Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der Hollywood Couch, der neue Podcast, der sich um Filme, Serien und alles, was dazugehört, dreht. Mein Name ist Sascha, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter. Ich bin Filmfan seit meiner Kindheit und das würde ich jetzt gerne hier auch versuchen auszuleben, indem ich regelmäßig maximal alle 2 Wochen einen Podcast aufnehme. In diesem Podcast werde ich über 1 bis 3 Filme sprechen, das ist geplant. Es werden relativ kurze Kritiken, vielleicht auch mal ein bisschen länger zu Filmen oder zu Serien, wie gesagt. Und da werde ich versuchen, einfach meine Meinung oder die Meinung eines Gastes mit einfließen zu lassen. Diese Gäste werden in regelmäßigen Abständen eingeladen. So viel zur Grundidee des Podcasts. Meine Homepage hollywoodcouch.wordpress.com werde ich ein Gästebuch hinterlassen. Und ich werde auch versuchen, die Podcasts direkt dort einzupflegen, damit ihr auch, wenn ihr Lust habt, Kritiken oder Verbesserungsvorschläge oder alles sonst, worauf ihr gerade Lust habt, was zu schreiben, könnt ihr dort hinterlassen. Ich werde mir das alles natürlich sehr genau ansehen und werde auch versuchen, das alles natürlich umzusetzen, damit es regelmäßig immer wieder besser wird. Das ist mir auch sehr wichtig, eure Meinung. Und ich werde da immer Bezug drauf nehmen. Also ihr braucht nicht denken, dass ihr mir egal seid. So, und damit ist eigentlich die erste Episode, quasi Episode 0, die Einleitung dieses Podcast-Projektes abgeschlossen. Die Adresse meiner Homepage wird noch verlinkt und ich werde auch dann gleich die erste richtige Aufnahme mit 2 Filmen beginnen und die dann auch direkt hochladen. Also, dann wünsche ich viel Spaß und freue mich auf eure Kritiken, eure Äußerungen. Bis dahin, macht's gut, euer Sascha.